Hunter Rap. Das ist Klang für den Mann ohne Bankparkett. Wär das Leben ein Film, gäbe es Kampf am Set. Wo ist mein Gehalt? Ich fordere ihn ein, doch mir bleibt nur die Scheißgewalt. Bis die Scheiße knallt, wer ist der Produzent? Wo ist der Regisseur? Wenn die Welt, die ich kenne, brennt, ich bin nur Akteur. Das Spiel hat meine Seele zur Bravour zerstört. Und viele glauben immer noch, mir geht's gut. Glaub mir, ich wär's gern, doch steh nicht in dem Drehbuch. Ich will raus hier, glaub mir, dass ich den Weg such. Vergesst doch den Mut, ich versteck nicht meine Wut, wenn mir etwas weh tut. Das Leben ist ein Film, frag dich, wer ihn dreht. Das Leben ist ein Film, frag dich, ob ihr ihn seht. Das Leben ist ein Film, das Leben ist ein Film. Das Leben ist ein Film, das ist die Realität. Das Leben ist ein Film, frag dich, wer ihn dreht. Du hast keinen freien Willen, frag dich, ob ihr das seht. Das Leben ist dein Film, das Leben ist sein Film, das Leben ist mein Film, das ist die Realität. Yeah. Setz dich ins Kino mit Spiegel als Leinwand. Das ist nicht Tarantino, das ist dein Land. Die Realität brutal, wie sie sein kann. Ey, ich wurde engagiert, der Panther in mir wehrte sich, ich hab randaliert. Kam spät, doch die Ärzte nicht, sie waren alarmiert. Den ersten Drehtag im Krankenhaus absolviert. Am zweiten Drehtag bin ich arbeitslos. Der Film ist realitätsnah, schreib die Wahrheit groß. Vor der Kamera sag ich, ja, ich stahl mein Brot. Das ist mein Schicksal, das ist gar kein Trost. Kuss mal Schnitt, ja, wir drehen am nächsten Tag mein Tod. Das Leben ist ein Film, frag dich, wer ihn dreht. Das Leben ist ein Film, frag dich, ob ihr ihn seht. Das Leben ist ein Film, das Leben ist ein Film. Das Leben ist ein Film, das ist die Realität. Das Leben ist ein Film, frag dich, wer ihn dreht. Du hast keinen freien Willen, frag dich, ob ihr das seht. Das Leben ist dein Film, das Leben ist sein Film. Das Leben ist mein Film, das ist die Realität. Die meisten Zuschauer lieben Tränen. Ich wurde auch verpflichtet für Liebesszenen. Doch bis dahin hatte ich sowas nie gesehen. Nicht gewusst, wie tief die Triebe gehen. Meine Partnerin musste mich schlagen. Ich blieb hart, doch musste nichts sagen. Mir war bewusst, der Frust sticht Narbe. 4 Jahre für diesen Filmabschnitt. Eine Szene wie eine Ehe im Abriss. Wie soll man sich wehren ohne Ehre, wenn man nackt ist? Das ist der Grund, warum ich jetzt vor jeder flieh. Ich sah es im Film, alle Frauen sind negativ. Das Leben ist ein Film, frag dich, wer ihn dreht. Das Leben ist ein Film, frag dich, ob ihr ihn seht. Das Leben ist ein Film, das Leben ist ein Film. Das Leben ist ein Film, das ist die Realität. Das Leben ist ein Film, frag dich, wer ihn dreht. Du hast keinen freien Willen, frag dich, ob ihr das seht. Das Leben ist dein Film, das Leben ist sein Film. Das Leben ist mein Film, das ist die Realität. Ich musste Drogen nehmen, nur für den Film. Und hab später Drogen gezogen, nur für den Film. Jetzt bin ich gestört, die Zensur für den Film. Und hab keine Kontrolle, wie bei der Geburt von dem Film. Meine Freunde hier, wir müssen uns gedulden. Die Szene ist im Kasten, doch wir machen unsere Schulden. Was soll ich tun? Ich bin nur Darsteller. Ich wollte leben, doch mein Schicksal war schneller. Ich bin halb Brasilianer, doch sollte verlernen zu sprechen. Das ist schlecht, denn ich könnte es so gern. Doch das ist anders jetzt. Es ist Kampf am Set, ich fordere meine Rechte back mit dem Panther Rap. Das Leben ist ein Film, frag dich, wer ihn dreht. Das Leben ist ein Film, frag dich, ob ihr ihn seht. Das Leben ist ein Film, das Leben ist ein Film. Das Leben ist ein Film, das ist die Realität. Das Leben ist ein Film, frag dich, wer ihn dreht. Du hast keinen freien Willen, frag dich, ob ihr das seht. Das Leben ist dein Film, das Leben ist sein Film. Das Leben ist mein Film, das ist die Realität. Yeah.